Der Bahntakt ist auch eines der Erfolgsgeheimnisse des Schweizer Bahnunternehmens SBB. Seit der Einführung des Takts im Jahr 1982 funktioniert er reibungslos. Seit rund 40 Jahren verkehren die Züge an vielen Knotenpunkten im Halbstundentakt, sprich jede halbe Stunde fährt ein Zug in jede Richtung. Außerdem gibt es Direktverbindungen zwischen größeren Städten. Ergänzt wird das dichte Angebot an Zügen durch Postautos, Linienbusse, die Orte anbinden, die nicht auf Schienen erreichbar sind. Leider lässt sich dieses Rezept nicht eins zu eins auf den Fernverkehr in Deutschland übertragen. Das Schienennetz der Schweiz hat nur eine Gesamtlänge von 5.317 Kilometer und in maximal 4 Stunden ist das Land einmal durchquert. Unser Schienennetz ist etwa 7-mal so lang und wegen der vielen Knoten im Netz ist eine Taktung wesentlich komplizierter. Doch im Koalitionsvertrag verkündete die heutige Bundesregierung nicht nur, sie wolle die Verkehrsleistung im Personenverkehr bis 2030 verdoppeln und den Schienengüterverkehr auf 25% steigern, sondern auch, den Zielfahrplan eines Deutschlandtaktes und die Infrastrukturkapazität werden wir auf diese Ziele ausrichten und die Umsetzung eines Deutschlandtaktes infrastrukturell, finanziell, organisatorisch, eisenbahnrechtlich und europarechtskonform absichern. Das ist mal ein Wort. Die Idee ist wesentlich älter als die Ampel. Bereits seit 2011 arbeitet ein Lenkungskreis zur Prüfung von Vorschlägen für einen Deutschlandtakt an den Bedingungen. Seit 2016 wird im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums an einem Modellfahrplan getüftelt, der nach und nach den gesamten Personen- und Güterverkehr in Deutschland abbildet und modelliert. Eine flächendeckende Taktung im Fernverkehr braucht eine hochkomplexe, bisher in Deutschland nie dagewesene digitale Planung. Das gesamte Netz muss digitalisiert werden, damit Züge schneller und mit kürzeren Abständen fahren und das Netz viel effektiver nutzen können. Auch da kommt die Bahn nicht vom Fleck. Es sind weitere Investitionen in die Infrastruktur nötig. Ausfälle durch marodes Inventar, wie sie heute zum Alltag gehören, kann sich die Bahn mit dem D-Takt nicht mehr leisten. Im Frühjahr 2022 jedoch verkündete der für den Schienenverkehr zuständige Staatssekretär Michael Theurer, FDP, in einem ZDF-Interview, der Deutschlandtakt werde in den nächsten 50 Jahren als Jahrhundertprojekt umgesetzt. 40 Jahre später als angekündigt. Theurer versuchte, die Aussagen hinterher gerade zu rücken. Der Deutschlandtakt sei immer in Etappen geplant gewesen. Doch die massiven Verzögerungen sind nicht alternativlos, sondern vor allem eine Frage des Geldes. Für die nötigen Investitionen in die Schienenwege und ihre Digitalisierung reichen die bisher eingeplanten Mittel hinten und vorne nicht.